Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleucht. Gott ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet. Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt. Gott ist ein Herr, der's treu und herzlich meinet. Wer ihn im Glauben liebt, in Liebe kindlich ehrt, sein Wort von Herzen hört und sich von bösen Wegen kehrt, dem gibt er sich mit allen Gaben.